Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden mit weiblichen Weltsichten von dem US-amerikanischen Trio Sleater Kinney und von der kanadischen Sängerin und Komponistin Julie Doiron. Am Mikrofon ist Michael Frank. Dieser Song, der Titelsong des sechsten und bisher letzten Longplayers vom US-amerikanischen Trio Sleater Kinney. Es erschien im Jahr 2002. Der Titelsong One Beat eröffnet auch das Album. Ich bin ein Bläschen in einer Klangwelle, ein Soundschub Richtung Energie, der explodiert wie die Sonne, ein Blitz von rein weißer Hoffnung. All ihr Wissenschaftler könnt ruhig den Atem anhalten. Soll ich mich der Welt zeigen? Diese ersten Zeilen aus dem Sleater-Kinney-Song One Beat könnten die Einleitung eines fantasievollen Musiker-Selbstporträts sein. Im weiteren Verlauf des Songs wird aber klar, dass es um mehr geht. Wenn ihr wie Thomas Edison denkt, könntet ihr eine Welt für mich erfinden, jetzt, wo es an der Oberfläche nur blutige Waffen und Ölfelder gibt, könnte ich diesen Ort auf den Kopf stellen, euch und eure Fossilien abschütteln. Soll ich rauskommen und euren Autos Brennstoff liefern, eure Raketen zu den Sternen transportieren? Bring mich zur Quelle des Chaos, lass mich der Schmetterling sein. In einer nicht perfekten Symmetrie liegen Poesie und Reime. Einen Hinweis auf die Identität des Sprechers oder der Sprecherin gibt die Zeile »Your word for me is fusion«. Vermutlich ist also die Kernfusion atomarer Energie gemeint. Der Song »One Beat« endet mit den Zeilen »Wenn ich die Zukunft gestalten soll, müsst ihr euch von der alten Welt verabschieden. Könntet ihr eine Welt für mich erfinden? Ich brauche den Klang einer Symphonie.« Ich kann nicht behaupten, diesen Text ganz zu verstehen, was durchaus an mir liegen kann. Slater Kinney legen auf jeden Fall großen Wert darauf, verstanden zu werden. Allen ihren Platten liegen die Texte bei. Seit dem ersten Album der Band 1995 werden die eigenen Stücke basisdemokratisch als Gruppenkompositionen deklariert. Auch Julie Doiron aus Kanada schreibt alle ihre Songs selber. You've got the sweetest eyes. You've got the sweetest hands. You've got the sweetest eyes of my life. You've got the eyes like diamonds. You've got eyes that sparkle. You've got the strongest hold of my life. And when you laugh, I'm over the moon. But when you cry, when you laugh, I'm over the moon. And when you cry, I cry too. You've got the sweetest eyes. You've got eyes like diamonds. You've got the strongest hold on my life. Das war die kanadische Songschreiberin, Gitarristin und Sängerin Julie Doiron. Einfache Botschaften können als Klischees oder Kitsch wirken oder wie eine Offenbarung. Wenn Julie Doiron von den süßen Augen der geliebten Person singt, klingt es, als ob das Bezaubertsein gerade das erste Mal erlebt und ausgedrückt wird. Wessen Augen besungen werden, bleibt offen, vielleicht die Augen des Partners oder die eines Kindes. The Sweetest Eyes, When You Love, ist einer von fünf Julie Doiron Songs, die 2002 auf einer gemeinsamen CD mit Okkervil River veröffentlicht wurden. Als im CD-Booklet nicht ausgewiesenen Bonustrack gibt es auf dieser CD noch eine Version von Sweetest Eyes, die Julie Doiron zusammen mit kleinen Kindern singt. Die bislang letzte Veröffentlichung von Julie Doiron verzichtet auf schmückendes Beiwerk und klingt wieder wie ihr erster Longplayer mit Gitarrenliedern, die 1995 aufgenommen wurden. Julie Doiron war damals noch Mitglied der Indie-Band Eric's Trip. Dort hatte sie auch ihre musikalische Karriere begonnen. 1990 war das. Eric's Trip spielten Musik mit Punk, Grunge und Experimental-Episoden. Drei Longplayer veröffentlichten sie, bevor sie sich 1996 auflösten. Der nächste Song von Julie Doiron heißt The Best Thing For Me. Das Beste für mich wäre, schneller als du zu rennen. Wenn ich das mache, kann ich es schaffen und dann werde ich vielleicht etwas erwachsener. Nach dem morgigen Tag könnte ich eine andere Frau sein. Könntest du mir noch einen Drink besorgen? Nach heute Nacht, wäre das nicht schön? Eine der Hoffnungen, formuliert Julie Doiron im Refrain. The songs I love, the songs for me. Wouldn't it be nice, won't somebody write a song for me? Möchte nicht jemand ein Lied für mich schreiben, ein Lied für mich spielen? Julie Doiron 1999 mit den Wooden Stars, The Best Thing for Me. The best thing for me to do is run faster than you. The best thing for me to do is run faster than you. If I do, I will make it. I love Musik von der kanadischen Songschreiberin Julie Doran und von dem amerikanischen Trio Slater Kinney geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade Slater Kinney. Leave You Behind heißt der Abschiedssong, einer der wenigen Nummern im Repertoire des Trios, die auch ein Talent zum Mainstream-Wohlklang erkennen lassen. Die besondere Note von Slater Kinney bleibt dabei aber erfreulicherweise intakt. Leave You Behind ist ein Song vom 5. Slater Kinney Album. Es heißt All Hands on the Bad One und erschien im Jahr 2000. Davor gab es einen Song von Julie Doran aus dem Album Julie Doran and the Wooden Stars. Es enthält Aufnahmen aus den Jahren 1998 und 99. Die Geschichte von Slater Kinney beginnt im Jahr 1994. Die beiden Gitarristinnen und Sängerinnen Carrie Brownstein und Corinne Tucker gründeten die Band, nachdem sie sich bei einem feministischen Kongress kennengelernt hatten. Beide hatten vorher schon Banderfahrung gesammelt. Corinne Tucker hatte sogar mit dem Duo-Act Heavens to Betsy schon ein Album veröffentlicht. Gegründet wurden Slater Kinney, wie gesagt, 1994 in der Universitätsstadt Olympia im Staate Washington. Der Name der Band ist schlicht der Name einer Straße dort. Carrie Brownstein war bei Gründung der Band 19, Corinne Tucker 21. Zusammen mit der Australierin Laura McFarlane am Schlagzeug war dann die erste Besetzung der Band komplett. Auf einen Bass wird bis heute konsequent verzichtet. Im Herbst 1994 gaben Slater Kinney die ersten Konzerte in Australien. 3 Monate tourten sie durch das Land, durch Bars und die Entlohnung war, bei jemandem auf dem Fußboden übernachten zu dürfen. Am Vorabend ihres Rückflugs in die USA verzichtete die Band auf Schlaf und nahm in einem Studio die Songs ihres ersten Albums auf. Hier sind die ersten 3 davon mit der üblichen kleinen Pause dazwischen. I'm Das waren die ersten drei Nummern vom Debütalbum des Trios Slater Kinney aus dem Jahr 1995. Der erste Song formuliert so etwas wie Demut. Ich bin hoch oben im Himmel, ich atme die dünne Luft, ich mag es da oben. Ich knie inmitten von Bäumen, ich weiß, was du bist. Ich glaube nicht, dass du hier oben Mist bauen willst. Die Engel im Himmel schauen dich mit ihren Augen an, sie wissen, was du bist. Alles, was ich sage, kommt eines Tages auf mich zurück. Alles, was du tust, kehrt zurück und starrt dich an. Soweit der Text von Don't Think You Wanna. Er ist im Booklet der ersten Slater-Kinney-CD abgedruckt und darunter steht noch »Wiederholen, bis es gelernt ist. Repeat until learned.« Der Song nach dieser Lektion heißt »The Day I Went Away« und formuliert unter anderem die Frage »Muss ich immer gehen, damit du willst, dass ich bleibe? Könntest du mir nicht einfach sagen, dass du mich vermissen wirst?« Der kurze Song danach heißt »A Real Male« und ist eine deutliche Absage an sogenannte echte Männer und deren Bilder von Frauen. Nach Songs von Slater Kinneys Debütalbum, Musik von Julie Doirons erstem Soloalbum, beide Platten wurden 1995 aufgenommen. Go to bed now. I won't get when I told you how I felt? Did anybody hear me at all? Did you see the way I looked when I fell down those steps? Did anybody see me fall at all? If I can make it, I don't know if I will at all. Don't really know how to take it. I sort of hope no one knows at all. They know it all. See the way I grew when I got smaller. Did they even say I got too small? Did you know the way I felt when I didn't notice? Did you even think I didn't believe it? If I will at all, I don't really know how to take it. I sort of hope no one knows at all. They know it all. Das war dreimal Julie Doron mit Songs aus ihrem ersten Album aus dem Jahr 1995. Zur Zeit der Aufnahmen war sie noch Mitglied bei der kanadischen Indie-Band Eric's Trip. Ursprünglich erschienen die Songs auf einer CD, die ein Pseudonym statt Julie Dorons Name angab. Broken Girl nannte sich damals. Dieses Pseudonym sei aber nicht mehr passend, sagte Julie Doron neulich. Und so findet sich die Wiederveröffentlichung ihres ersten Albums im Plattenladen unter D. wie Julie Doron. Drei Songs waren von dieser Platte zu hören. Los ging's mit Dance Music, einem Song, der mit der Bitte beginnt, doch die Tanzmusik abzustellen, sie wolle schlafen gehen. Im Weiteren reflektiert die Sängerin Gefühlsschwankungen zwischen Unsicherheit und Gewissheit in einer Beziehung. Als zweiten Song danach gab es ein Lied mit einem Datum als Titel, August the 10th, erneut ein Lied über Verwirrung in einer Beziehung und hier ging es auch um Sprachlosigkeit. Und zum Schluss, das war Grew Smaller. Leider liegen den meisten Platten von Julie Doron keine Textblätter bei. Musik von Julie Doron und dem Trio Slater-Kinney geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Hier sind die ersten beiden Nummern vom zweiten Slater-Kinney-Album, Call the Doctor heißt es. Gitarristin und Sängerin Carrie Brownstein erinnerte sich neulich in einem Rolling Stone-Interview an eine Probe, in der sie und Corin Tucker merkten, dass da etwas Besonderes passierte. Wir spielten den Song Call the Doctor. Wir hatten die Mikros so aufgestellt, dass wir uns ins Gesicht sehen konnten. Und ich fing an, über ihren Part eine Gegenmelodie zu singen. Wir hörten einfach auf. Corin sagte, das ist so toll, das musst du unbedingt weitermachen. Dieser Song war für uns der Wendepunkt. Es fühlte sich so an, als ob ich mit ihr verschmolzen wäre. Dieser Blitz war von mir zu ihr übergesprungen. Wir sagten uns, oh mein Gott, was passiert da, wenn wir zusammen singen? Ich konnte dafür keine Worte finden. Es war so riesig. Soweit Carrie Brownstein von Slater-Kinney. Hier ist dieser besondere Song, der Titelsong des zweiten Slater-Kinney-Albums Call the Doctor aus dem Jahr 96. Yeah. waren die ersten zwei Songs vom zweiten Slater-Kinney-Album Call a Doctor von Anno 96. Zuerst der Titelsong und gerade eben ein Song namens Hubcap. Ein Lied über ambivalente Gefühle in einer Beziehung. Zu gern hätte ich auch noch einen weiteren Song von dem Album gespielt, nämlich I Wanna Be Your Joey Ramone. Eine witzige Version des Rock'n'Roll-Star-Traums, aber alle guten Slater-Kinney-Songs passen eben auch nicht in zwei Soundcheck-Stunden. This is every second. Good. Okay. Someone set me straight. Think I've lost my way. Trying to get it right, I probably will someday. Probably will someday. You can laugh at me. Laugh at you. You shouldn't look at me that way. Um weibliche Weltsichten geht es heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Genauer gesagt geht es um die Gedanken und Gefühle der kanadischen Sängerin und Songschreiberin Julie Doiron und um die des Trios Slater-Kinney aus den USA. Gerade das war ein Song von der zweiten 7-Inch-Single Julie Doiron. Die Platte erschien 1993 auf ihrem eigenen Label Sappy Records. Das Original durfte inzwischen sehr selten sein. Wiederveröffentlicht wurden die frühen Songs als Bonustracks der CD Broken Girl. Hier sind zwei Songs über das Ende von Beziehungen. One More Hour von Slater-Kinney und danach His Girlfriend von Julie Doiron. Ah! said you'd like to talk to me, said you'd like to know me. In a while I'll be alone, pretty soon you'll be gone. Her eyes are nice, but so are mine. It's funny how we talk about his girlfriend's beautiful, we both agree. Hope things can go on this way. We feel better, less nervous about it. Even though we always fight it, can't deny it. I don't want to try it, it's not real. I'll just dream about it. Just dream about it. Dieser Song von Julie Doron heißt His Girlfriend. Aus der Perspektive der Dritten in einem Beziehungsdreieck wird das Ende anvisiert. So könne es nicht weitergehen. Auch der Song von Slater Kinney handelt von dem Ende einer Beziehung. Die Sprecherin wünscht sich noch eine Umarmung, bevor sie die geliebte Person verlassen wird, in einer Stunde. Der Song endet mit den Zeilen Don't say another way word about the other girl. Carrie Brownstein machte in dem schon erwähnten Rolling Stone-Artikel über Slater Kinney letztes Jahr den autobiografischen Hintergrund des Songs öffentlich. Dieses Lied war über die Trennung von Corinne und mir. Dieser Song ist so traurig. Corinne war so traurig. Allen Leuten bedeutete der Song viel und ich bin völlig ahnungslos gewesen, wovon der Song handelt. Das habe ich erst 2 Jahre später begriffen. Gott sei Dank schreiben wir keine Songs mehr über den anderen. Your hand is perfumey and white, touching my face and I am teary-eyed. I can still see the shame. My arms are shaking, my fingers are numb. I can barely coordinate myself. Use your hand for go so well. Think of all the things that have gone this wrong. The timing's never been worse. Das war noch einmal Julie Doron mit einem Song aus ihrem 99er-Album mit den Wooden Stars. This Dark spricht von dem Erlebnis, ausgerechnet im Moment großen Glücks an die Male denken zu müssen, in denen alles richtig schief lief. Im nächsten Song wird eine Art Gebet zu Gott gesprochen. Ich weiß, ich komme zu dir nur in Momenten der Not. Ich bin nicht der beste Gläubige, verdiene es nicht besonders, aber ich werde vor dir knien und um ihn bitten. Der Song heißt Sympathy und wurde von den quälenden Erfahrungen während Corinne Tuckers Schwangerschaft geprägt. Corinne Tuckers Sohn wurde 9 Wochen zu früh geboren. Kostbares Baby, hängt dein Leben an einem Faden, auf dem ich stehe? Mit allem, was ich kann, habe, bin, bitte ich um ihn. Corinne Tuckers Sohn geht es Gott sei Dank gut, er durfte inzwischen 3 oder 4 Jahre alt sein. Von White Stripes Drummerin Meg White bekam er ein komplettes Drumset geschenkt. Und als Corinne Tuckers letztes Jahr von der Europatournee nach Hause kam, fand sie ihn inmitten des riesigen Schlagzeugs. Er spielte und rief nur Drums, Drums. Hier sind Slater Kinney, anno 2002 mit Sympathy. I know I can't.